Erster, dies ist ein Wort von Gott für Israel. Gott hat den Himmel und die Erde gemacht. Er gab den Menschen den Geist. Zweiter, Gott sagt, ich mache Jerusalem zu einem Problem für alle Völker ringsum. Auch Juda wird bei der Belagerung Jerusalems dabei sein. Dritter, an diesem Tag mache ich Jerusalem zu einem schweren Stein für alle Völker. Wer ihn heben will, verletzt sich. Alle Völker der Erde werden sich gegen Jerusalem stellen. Vierter, Gott sagt, an diesem Tag mache ich die Pferde scheu. Die Reiter werden verrückt. Aber ich werde Juda beschützen. Ich mache die Pferde der Völker blind. Fünfter, dann werden die Anführer von Juda sagen, die Menschen in Jerusalem sind nur stark durch Gott, ihren Herrn. Sechster, an diesem Tag mache ich die Anführer von Juda stark wie Feuer. Sie werden die Völker ringsum besiegen. Aber Jerusalem bleibt sicher an seinem Platz. Siebter, zuerst wird Gott den Menschen in Juda helfen. So wird der Ruhm von Davids Familie und Jerusalems Bewohner nicht größer als der Ruhm Judas sein. Achter, an diesem Tag wird Gott die Menschen in Jerusalem beschützen. Der Schwächste unter ihnen wird so stark wie David sein. Davids Familie wird wie Gott sein, wie Gottes Engel vor ihnen. Neunter, an diesem Tag werde ich alle Völker vernichten, die gegen Jerusalem gekämpft haben. Zehnter, ich gebe Davids Familie und den Menschen in Jerusalem Gnade und Gebet. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn trauern. Sie werden weinen, wie man um den einzigen Sohn weint. Elfter, an diesem Tag wird es in Jerusalem lautes Klagen geben. Es wird sein wie das Klagen in Hadad-Rimmon, in der Ebene von Megiddo. Zwölfter, das ganze Land wird klagen. Jede Familie wird allein klagen. Davids Familie klagt allein, und ihre Frauen klagen allein. Nethans Familie klagt allein, und ihre Frauen klagen allein. 13. Levis Familie klagt allein, und ihre Frauen klagen allein. Die Familie der Simeiter klagt allein, und ihre Frauen klagen allein. 14. Alle anderen Familien klagen auch allein. Jede Familie und ihre Frauen klagen allein.